Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr, Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Hallo zur heutigen Sendung. Gemäß unserem Sendegebiet haben wir heute zwei Berichte. Eine Vorausschau auf eine Demonstration, die nächste Woche in Berlin stattfinden wird, nämlich die Frimumia-Demo. Und einen Bericht von einer anderen Demonstration, die in Brandenburg, konkret in Potsdam stattgefunden hat, von den Women in Exile, wo es um Gerechtigkeit für Rita, eine Geflüchtete aus Kenia, geht, die vor einigen Jahren in Brandenburg in einem Heim oder nahegelegen an einem Heim ermordet wurde und deren Umstände oder die Umstände des Mordes bis heute nicht aufgeklärt sind. Das sind heute die beiden Schwerpunktthemen in der Sendung. Bevor wir konkret in die Berichte einsteigen, noch etwas Musik und dann jetzt los. Am 7. April 2024 fand eine Demonstration in Potsdam statt, zu der die Women in Exile aufgerufen hatten. Anlass war die Ermordung von Rita, einer kenianischen Geflüchteten, die vor einigen Jahren ermordet in der Nähe eines geflüchteten Wohnheims aufgefunden wurde. Und es gibt zahlreiche Probleme bei der Aufklärung dieses Mordes. Und darüber wollen wir heute hier im Folgenden berichten, indem wir die Leute, die auf der Demonstration gesprochen haben, zu Wort kommen lassen. Justice for Rita. Sie wurde vor 5 Jahren in einem Lager, in einem Wald in Brandenburg ermordet. Deswegen heute sind wir hier. Good afternoon. And we would like to just say something brief about why we are here today. We are gathered here today to seek justice. Can I hear somebody say justice? Justice! Justice for Rita! Justice for Rita! Justice for Rita! Yes, Rita is one of our sisters who was murdered in a heim in Hohenleipisch. I think we all know the story, and as we speak now, the case is cold. We don't know what is happening, and we want to seek justice for Rita because we want the perpetrators of this murder to be brought to book. And that's why we are here today, to raise our voices and speak loud. Justice for Rita. Justice for Rita. Justice for Rita. Justice for Rita. We start with a speech from Women in Exile, and then we can start the march. The march to seek justice for Rita. Justice for Rita. Okay, welcome. Die Demonstration begann am Potsdamer Hauptbahnhof, und zwar auf der Rückseite nahe den S-Bahn- oder Straßenbahngleisen sammelten sich irgendwann 60, 70 Leute, würde ich denken, und gingen dann bei bestem Sommerwetter los. Redebeiträge wurden in Deutsch und in Englisch gehalten. Der nächste, den wir hören, ist von den Women in Exile. Er fängt auf Englisch an, er wurde später nochmal auf Deutsch gehalten und ich habe dann einfach eine Synchronisationsspur sozusagen über den englischen Beitrag gelegt, sodass nach einer guten Minute ungefähr der Text dann in Deutsch nochmal kommt. Hello everyone, my name is Njeri Muthama from Women in Exile. I'm going to read the speech today. Rita O, today we remember mark 5 years from the day. Heute sind es 5 Jahre. 5 Jahre sind vergangen, die wir dich vermissen, Rita. Dein Tod bleibt unverstanden, ein Rätsel, ein sehr unangenehmes Rätsel. Und es gibt so viele ungeklärte Fragen, Fragen, die sich in unserem Kopf ausbreiten, die uns beunruhigen und die uns irritieren, uns Menschen, die wir an Menschlichkeit glauben. Rita hätte unseren Traum geteilt, den Traum von Menschlichkeit und auch den Traum, ihre Kinder großzuziehen, zu sehen, wie ihre Kinder erwachsen werden, so wie eine jede Mutter wünscht, das sehen zu können. Rita ist verschwunden am 7. April 2019. Es war ein kalter Sonntag. Es gab keine Busse, die in Hohenleipisch an diesem Tag fuhren. Und sie hatte keine Jacke und kein Portemonnaie bei sich. Bis jetzt ist der Mörder nicht gefasst. Ritas Leiche wurde erst 3 Monate später gefunden. Die Polizei hatte vorher kaum nach ihr gesucht. Ihre Leiche, es waren nur noch Reste ihrer Leiche. Sie wurde verbrannt. Man hatte sie verbrannt. Rita O. hatte sich kurze Zeit, bevor sie verschwand, bei der Heimleitung beschwert über einen Mitbewohner, der sie belästigt hat. Die Heimleitung hat allerdings nichts getan, hat auf diese Belästigung auf keine Art reagiert. Wir, Women in Exile, haben demonstriert an unterschiedlichen Orten. Wir waren vor dem Gericht in Cottbus und wir haben gefordert, dass der Fall nicht bei der Staatsanwaltschaft Cottbus bleibt, sondern zur übergeordneten Instanz nach Brandenburg gegeben wird. Doch unsere Forderung nach Aufklärung ist bis heute nicht nachgekommen worden. Wir wissen nicht, wer unsere Schwester Rita ermordet hat. Warum hat die regionale Polizei so lange gebraucht, bevor sie die Überreste ihrer Leiche gefunden haben? Warum haben der Leiter des Lagers oder die Leiterin des Lagers und die Security nicht wahrgenommen, dass ein Verbrechen geschehen ist? Es gibt überall Security-Kameras. Unbeobachtet kann man dieses Lager weder betreten noch verlassen. Doch bis heute bekommen wir auf unseren Appell, dass Aufklärung erfolgen soll, nichts außer rassistische Kommentare. Der Staatsanwaltschaft schalt in Cottbus Bandleon, den Namen habe ich jetzt ergänzt, spricht von ritueller Verbrennung, macht Anspielungen, die an traditionelle afrikanische Bräuche erinnern sollen. Diese Aussagen von einem Staatsanwaltschaft sind komplett unakzeptabel und verantwortungslos. Dieser Mangel an Aufklärung im Fall des Mordes an Rita O. drückt sich eben in der bereits angedeuteten Formulierung aus, dass es eine afrikanische Verbrennungszeremonie gegeben haben soll. Rassistische Stereotypen werden aufgemacht. Das geschieht, wenn unsere schwarzen Brüder und Schwestern ermordet werden. Es gibt all diese unaufgeklärten Mordfälle, in denen die deutsche Polizei brutal afrikanische Menschen ermordet hat. Menschen wie Miriam Saar und Christi Schwundek. Uri Jallo wurde ermordet. Die Initiative für Uri Jallo hat seit nahezu 20 Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass er ermordet wurde und stieß immer nur auf ein System des Verschweigens und des Leugnens. Wir brauchen keine speziellen Aufklärungsmethoden, keine speziellen wissenschaftlichen Ansätze, um zu sagen, Uri Jallo kann sich nicht selbst verbrannt haben. Er war in seiner Zelle fixiert an eine feuerfeste Matratze. Wie lange wird es noch so gehen, dass Geflüchtete in unserer Gesellschaft so leben müssen? Wann werden die Täter, die Rita O. umgebracht haben, endlich zur Verantwortung gezogen? Und wann wird das diejenigen abschrecken, die mit ähnlichen Gedanken unterwegs sind? Wir fordern, dass die Justiz sich zu ändern hat, von Grund auf. Und wir fordern Gerechtigkeit für all jene, die durch die Polizei gestorben sind, die von der Polizei ermordet wurden. Wir brauchen Antworten und Gerechtigkeit jetzt. Wir werden weiterhin kämpfen für eine freie, gerechte, solidarische und friedliche Welt ohne Lager und Polizei. Und wir lassen unsere Stimmen nicht unterdrücken, wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Refugee Lives Matter. Darum verlangen wir Gerechtigkeit für die Rita so schnell wie möglich und der Verantwortliche, der Mörder, muss gefunden werden. Das Lager Hohenleipisch muss geschlossen werden. Keine Lager für Frauen und Kinder. Schließt die Lager. Justice for Rita, now. Perpetrator or perpetrators be exposed and charged. Closure of the Hohenleipisch Lager. No lager for women and children. Abolish all lagers. Justice for Rita, now. Justice for Rita. Justice for Rita. Justice for Rita. Louder. Freedom of movement. Freedom. Louder, louder. Right to come, right to go, right to stay. Justice for Rita. Justice for Rita. Movement is everybody's right. We are here because you were there and we will stay. Die Demo ging vom Hauptbahnhof in einen in der Nähe gelegenen Park. Dort wurde ein Gedenken für die ermordete Rita abgehalten. Danach setzte die Demo sich fort zum Rathaus in Potsdam, wo dann eine längere Abschlusskundgebung stattfand. Hier hören wir jetzt weitere Beiträge. Hallo, ich darf hier heute für Seebrücke die Rede halten. Rita wurde heute vor 5 Jahren ermordet, nur wenige 100 Meter entfernt von ihrem Lager. Ihr Mörder ist immer noch nicht gefunden und immer noch auf freiem Fuß, selbst 5 Jahre später. Andere Frauen in der Unterkunft müssen auch heute noch in der Ungewissheit und Angst leben, irgendein Mann selber Opfer von Gewalttat zu werden. Sie leben, wie viele geflüchtete Frauen, in Brandenburg von der Gesellschaft isoliert in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften. Irgendwo im Nirgendwo ohne Handyempfang und oft auch viele bis 30 Minuten zu Fuß entfernt von jeglicher Bushaltestation entfernt. Also jegliche Hilfe ist weit entfernt. Ob wie hier in Hohenleipisch, in Doberlukirchen oder vielen anderen Lagern, alles haben sie alle gemeinsam. Sie schieben Menschen mit traumatischen Kriegs- und Fluchterlebnissen bewusst an den Rand unserer Gesellschaft, als bewussten Teil einer absolut inhumanitären Abschreckungspolitik der EU. Es gibt in der EU-Aufnahmerichtlinie die Pflicht, dass Geflüchtete, die von Gewalt betroffen sind, besonderen Schutz bedürfen. Zum Beispiel, wie es in der Bundeslandschutzverordnung Ne? Wie wichtig diese Schutzverordnung hier in Deutschland genommen wird, zeigt sich schon daran, dass jedes Bundesland eigene Schutzkonzepte aufstellen kann. Wie hier in Brandenburg, wo es heißt, im Ergebnis muss die Leitung der Unterkunft bzw. die jeweils zuständige Ansprechperson klären, welche weiterführenden Maßnahmen getroffen werden sollen. Hierzu wird empfohlen, die Polizei neben der Anzeigeaufnahme zur Einschätzung der Gefahrenlage einzubeziehen. Die Gefahrenlage hier, in diesem Fall bei dem Mord von Rita, seitens der Cottbuser Polizei sah in etwa so aus. 2 Wochen lang suchten sie gar nicht nach ihr, obwohl sie ohne ihre Kinder, ohne ihre persönlichen Gegenstände an einem Tag verschwand, wo nicht einmal der Bus fuhr. Erst auf den Druck Angehöriger, bekannter Personen und Initiativen wurde dann eine Vermisstensuche durchgeführt und ihre sterblichen Überreste gerade einmal 300 Meter entfernt im Wald gefunden. Ermittlungen wurden immer wieder von der Polizei und Staatsanwaltschaft Cottbus verzögert, verschleppt und es wird nach wie vor behauptet, es würde sich um keinen Feminizid handeln. Aussagen wie, es könne sich um einen afrikanischen Ritualmord handeln, verdeutlichen wieder mal, wie tief rassistisches Gedankengut bei der Polizei und allgemein bei den deutschen Behörden verankert ist. Dort hat Rassismus eine lange Tradition und muss endlich aufgearbeitet und bearbeitet werden. Ob es die NSU-Morde sind, Hanau, der Mord an Uri Jalloh oder wie erst vor wenigen Tagen ein Mann aus Gambia, der in Nienburg in einer psychischen Ausnahmesituation von Polizisten mit 7 Kugeln erschossen wurde. Die Liste rassistischer Polizeigewalt ließe sich endlos fortführen. Der Feminizid an Rita muss jetzt dringend aufgeklärt werden. Wir fordern, dass die Generalstaatsanwaltschaft von Brandenburg die Ermittlungen übernimmt. Wir fordern auch die Abschaffung von Gemeinschaftsunterkünften und die Schaffung von Wohnraum für geflüchtete Menschen innerhalb der Gesellschaft. Und wir fordern eine konsequente Strafforderung jeglicher rassistischer Gewalt seitens der Polizei und anderer Behörden. Dankeschön. Thank you very much, Team Brooke Postam. Justice! Justice! I can't hear you. Justice! Say it loud and say it now! Refugees are welcome here! Mein Name ist Hannes Püschel. Ich arbeite als Berater bei der Opferperspektive. Im April 2019, vor fast 5 Jahren, erhielten wir einen Anruf aus dem Heim in Hohenleipisch. Ein verzweifelter Mann berichtete uns, dass seine Freundin seit mehreren Wochen verschwunden sei und er mit deren Kindern allein im Heim wäre und niemand nach der Frau suche. Am nächsten Tag warfen wir uns in den Dienstwagen und fuhren nach Hohenleipisch. Was wir dort erlebten, steht mir bis heute noch vor Augen. In einer abgelegenen, heruntergekommenen Unterkunft im Wald, einem ehemaligen militärischen Objekt der Wehrmacht, voll mit verlassenen Bunkern, trafen wir auf Ritas Gefährten und ihre Kinder, von denen uns das Größere erzählte, wie ein Mann aus dem Heim sich mit der Mutter gestritten hätte, diese geschlagen hätte, sodass sie hingefallen sei und sie dann mitgenommen habe. Ritas Gefährte berichtete uns, dass er sich von der Polizei nicht ernst genommen fühle, dass niemand richtig nach Rita suche und er Angst um die Kinder habe. Aus diesen Erzählungen gewannen wir den Eindruck, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Der Schrecken, den dieser Ort in dem Moment ausstrahlte, lässt sich mit Worten schwer vermitteln. Am nächsten Tag erkundigten wir uns bei der Polizei nach dem Stand der Ermittlungen und danach, ob der Bericht von Ritas Sohn dort bekannt sei. Uns wurde gesagt, er sei bekannt. Dennoch werde der Fall weiter als Vermisstenfall behandelt. Umgehend erstatteten wir Strafanzeige wegen eines Tötungsdeliktes. Da wir den Eindruck hatten, dass der Fall nicht ernst genug genommen wurde, begannen wir uns an übergeordnete Polizeidienststellen, an die Staatsanwaltschaft, an Politikerinnen und schließlich an das Justizministerium zu wenden. Was wir dabei hörten, schockiert noch immer. So wurde uns klipp und klar gesagt, die Frau sei höchstwahrscheinlich auf der Suche nach einem leichteren Leben nach Hamburg durchgebrannt. Oder auch, da es in dieser Zeit einen Mord im Milieu der organisierten Kriminalität in Ostbrandenburg gab, dass die Polizei halt nicht die Kapazitäten habe, zwei Tötungsdelikte parallel nachzugehen. Wir kümmerten uns derweil darum, dass Ritas Gefährte mit ihren Kindern an einen sicheren Ort ziehen konnte. Nach Monaten, Anfang Juni, schließlich eine Nachricht. In Hohenleipisch ist ein Großaufgebot Polizei eingetroffen und durchsucht den Wald. Nach einigen Tagen eine weitere Nachricht. In unmittelbarer Umgebung des Heims seien menschliche Überreste gefunden worden. Nochmal Tage später die Bestätigung, es handelte sich um verbrannte Leichenteile Rita Oyunges. Seither treten die Ermittlungen auf der Stelle. Der vermutliche Täter wurde in ein anderes Heim verlegt, ohne die möglichen Risiken für dort lebende Frauen und Kinder zu beachten. Er versuchte, Deutschland zu verlassen, was ihn in den Augen der Staatsanwaltschaft aber nicht verdächtiger machte. Stattdessen begann der zuständige Staatsanwalt Gernot Bandleon von der Staatsanwaltschaft Cottbus Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mit dem Ziel, in Frage zu stellen, ob überhaupt ein Verbrechen an Rita Oyunge begangen sei. Mittlerweile erklärt die Staatsanwaltschaft Cottbus auf Nachfrage ganz ungerührt, dass sie den Fall mental schon eingestellt habe. Die Anwältinnen von Ritas Familie erklären dazu, Zitat, die Ermittlungen wurden von vornherein nicht angemessen geführt. Nachdem zunächst sich aufdrängende Maßnahmen unterblieben und nicht mit dem erforderlichen und angemessenen Aufwand nach Frau Oyunge gesucht wurde, waren auch die späteren Ermittlungen völlig unzureichend. Heutige Sachstandsanfragen lässt die Staatsanwaltschaft seit Wochen unbeantwortet. Selbstverständlich drängt sich der Gedanke auf, dass Status und Herkunft der Getöteten eine Rolle bei diesem Behördenhandeln spielte und spielt. Die Frage, die die Anwältinnen im letzten Satz aufwerfen, ist wohl der zentrale Grund unseres heutigen Hierseins. Sie lautet, warum musste Rita Oyunge sterben und warum wird ihr Tod nicht aufgeklärt? Die Antwort liegt in gesellschaftlichen Verhältnissen, in staatlichen Institutionen, in einer Politik, die nach Deutschland geflüchtete Menschen zuallererst als eine Last ansieht, als Menschen, die nicht hierher gehören und denen grundlegende Rechte nicht zukommen. Rita Oyunge war gezwungen, in einem Heim zu leben, das an keiner Stelle den Ansprüchen an eine menschenwürdige Unterbringung nahekommt. Ihre Beschwerden über den vermutlichen Täter in der Zeit vor der Tat, ihre Besorgnisse wurden von niemandem ernst genommen. Nach ihrem Verschwinden war das Denken und Reden über sie in den Ermittlungsbehörden von einer üblen Mischung aus sexistischen und rassistischen Stereotypen geprägt. Viel spricht dafür, dass rechte Gesinnung bei Verantwortlichen dafür eine Rolle spielte. Wo das nicht der Fall war, wurde ihr Fall runterpriorisiert, als nicht so wichtig, als nicht wert, vorrangig bearbeitet zu werden, eingestuft. Dass es auch anders geht, zeigt das derzeitig am Landgericht Potsdam stattfindende Verfahren wegen des Femizides an einer Lehrerin im letzten Mai in der Nähe von Niebeck. Die Tat, der Tat und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung angemessen, wird mit einem großen akribischen Ermittlungsaufwand mit der Befragung vieler Zeuginnen versucht, dieses Verbrechen aufzuklären. Im Fall von Rita Oyunge wissen wir nicht einmal, wie viele potenzielle Zeuginnen in den letzten 5 Jahren abgeschoben wurden. Dass der Mord an Rita Oyunge bis heute nicht aufgeklärt wurde, dass die Gefahr besteht, dass er nie mehr aufgeklärt wird, ist heute in Brandenburg kein Skandal. Was als Ausdruck des Zusammenbruchs rechtsstaatlicher Verhältnisse in Südbrandenburg verstanden werden könnte und entsprechende Besorgnisse auslösen müsste, scheint die Brandenburger Landesregierung und Brandenburger Parlamentarierinnen, die in dem Gebäude hinter uns ihrer Tätigkeit nachgehen, nicht zu beunruhigen, zumeist noch nicht einmal zu interessieren. Stattdessen versuchen sich Ministerpräsident und Innenminister im Kampf um die Stimmen der AfD-Wählerinnen als Hardliner der Migrationsabwehr zu profilieren. Der Kampf für die Aufklärung des Mordes an Rita Oyunge ist der Kampf gegen gesellschaftliche Verhältnisse, in der solche Taten möglich sind, mithin der Kampf für eine menschlichere Gesellschaft. Danke. Rita. Justice for Rita. Refugee lives matter. Refugee lives matter. Black lives matter. Okay, now we have a speech from the Kurdish organization, which will be read by Mariana. Liebe Genossinnen, Geschwister und Verbündete, die Gewalt gegen Frauen hat alle Formen der Gewalt, von Kolonialismus bis zur Besatzung, von der Sklaverei bis zum Massaker, ihren Ursprung in der patriarchalischen Mentalität und in der Unterdrückung von Frauen. Besatzungskriege führen zu Naturzerstörung, Massakern, Vertreibung, Migration und vor allem zu Femizid. Unser Kampf gegen Besatzung und patriarchalische Gewalt muss Seite an Seite geführt werden und verstärkt werden. Sexismus ist eine der wichtigsten ideologischen Stützen des Kapitalismus. Der massive Anstieg patriarchalischer Gewalt der letzten Jahre ist ein Ausdruck dessen. Heute ist die Verschmelzung des Nationalstaats und des Patriarchats nicht zu übersehen. Die Konflikte und Kriege, die heute in vielen Gebieten stattfinden, zeigen einmal mehr, dass Gewalt gegen Frauen nicht auf die Familie und die Gesellschaft beschränkt ist, sondern von der Politik der Nationalstaaten gefördert und geschützt und von den Nationalstaaten selbst ausgeübt wird. Sei es in Kurdistan, Palästina, Sudan, Kenia oder Afghanistan. Die patriarchalische Mentalität ist in allen Teilen der Welt auf dem Vormarsch und führt einen besonderen Krieg mit psychischer und physischer Gewalt gegen Geist und Körper der Frauen. Dagegen sollte unser Kampf weltweit gegen das patriarchalische Bewusstsein und den Nationalstaat geführt werden, der die Mentalität des Systems und des herrschenden Mannes vertieft. Auf dieser Grundlage rufen wir alle Frauen der Welt auf, ihren Platz im Widerstand gegen das Patriarchat einzunehmen und sich lokal und international zu organisieren. Keine Frau sollte unorganisiert bleiben, denn der heutige Kampf ist notwendig, damit wir alle ein freies Leben führen können. Feministische Bewegungen auf der ganzen Welt haben längst erkannt, dass es kollektive Selbstverteidigung als Antwort auf Femizid vor allem in autonomer und selbstorganisierter Weise braucht. Die kurdische Frauenbewegung nimmt die Morde an einem physischen und ideologischen Angriff wahr. Es geht hier nicht nur um einen politischen Mord, es ist vor allem auch ein Femizid. Im Jahr 2023 wurden allein in Deutschland 101 Feminizide begangen. Femizide sind die Spitze des Eisbergs der Gewalt, der Frauen ausgesetzt sind. Die Gewalt ist für viele Frauen alltäglich und fängt schon bei sexistischer Bemerkungen, Beschimpfungen und ungewollten Berührungen an. Dahinter steht ein System, welches Frauen als minderwertig einordnet und ihnen die Fähigkeit zur Selbstbestimmung abspricht. Dagegen gilt es, sich zu organisieren und für eine Gesellschaft einzutreten, in der alle Menschen frei und selbstbestimmt leben können. Daher ist es nicht zu rechtfertigen, dass der Femizid an Rita Awo Ujonge seit 2019 nicht aufgeklärt ist und die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Aber auch nicht, dass der Staatsapparat wie die Polizei untätig bleibt. Wir werden gemeinsam für die Aufklärung dieses Femizids kämpfen, um weitere Femizide zu verhindern. Wir gedenken derjenigen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres sozialen Status marginalisiert und unterdrückt werden. Ihr Vermächtnis verpflichtet uns, weiterhin für eine Welt einzutreten, in der alle Menschen frei von Diskriminierung und Unterdrückung leben können. Zeitalter der Frauenbefreiung. Um das patriarchalische System zu zerstören, werden wir unseren Kampf gegen jede Art von Gewalt gegen Frauen und die dominante Mentalität der Männer verstärken. Unter dem Motto Yin Yang Azadi, Frauen leben Freiheit, werden wir den Weltfrauenkonföderalismus aufbauen. Und unser Jahrhundert ist das Zeitalter der freien Befreiung verwandeln. Von Kurdistan bis Afrika und auf der ganzen Welt wenden wir das 21. Jahrhundert mit der Führung der Frauen, unserer Organisation und unserer Selbstverteidigungskraft zum Jahrhundert der Freiheit der Frauen machen. Jim Jian Ayadi, La Femme, La Vie, La Liberté, Women, Life, Freedom, Jenny, kurdisches Frauenbüro für Frieden. Now we have a speech from Folk Hochschule, Potsdam. Danke. Hallo, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Heute stehen wir hier vereint in der Forderung Justice for Rita. Rita, eine Geflüchtete aus Kenia, verschwand am 7. April 2019 aus dem Lager in Hohenleipisch. Ihre Leiche, brutal ermordet und verbrannt, wurde 3 Monate später nur wenige Meter vom Lager entfernt gefunden. Doch 5 Jahre später bleibt die Frage nach ihrem Mörder unbeantwortet. Warum hat es so lange gedauert, bis die Polizei eine intensive Suche begann? Warum bleibt die Staatsanwaltschaft so gleichgültig gegenüber Ritas Schicksal? Ist es, weil sie nicht weiß und deutsch ist? Diese Ungerechtigkeit schreit zum Himmel! Unsere Demonstration Justice for Rita hat ein klares Ziel. Wir wollen nicht nur Gerechtigkeit für Rita, sondern auch für alle Frauen, die Opfer von Gewalt werden. Laut der Weltgesundheitsorganisation wird rund 1/3 aller Frauen weltweit Opfer verschiedenster Formen von Gewalt. Rita ist nur eine von ihnen. Ihr Schicksal steht stellvertretend für unzählige Frauen, die unsichtbar bleiben. Die Behörden leugnen, dass Ritas Tod ein Femizid war. Doch wir wissen es besser. Femizide wie dieser werden viel zu oft übersehen oder falsch klassifiziert. Laut UN Women sind weltweit 38% aller Morde an Frauen Femizide. Diese Zahlen müssen endlich ernst genommen werden. Wir fordern die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburgs auf, die Ermittlungen zur Tötung von Rita an sich zu ziehen und lückenlos aufzuklären. Es ist an der Zeit, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden und Rita und alle anderen Opfer von Femizid Gerechtigkeit widerfährt. Lasst uns gemeinsam gegen die patriarchalen Strukturen kämpfen, die solche Verbrechen ermöglichen. Die Istanbul-Konvention verpflichtet Justiz, Polizei und Politik, diese Strukturen zu verändern. Lasst uns sicherstellen, dass sie ihre Pflicht erfüllen. Der Begriff Femizid wurde erstmals 1976 verwendet. Es ist an der Zeit, dass sich etwas bewegt. Die Taten geschehen, wenn Frauen ihre zugeschriebene Rolle in Frage stellen. Doch wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir werden weiterkämpfen, bis Gerechtigkeit für Rita und alle anderen Opfer erreicht ist. Bitte unterstützt uns, indem ihr diese Petition unterschreibt. Ihr könnt sie einscannen, sozusagen. Die ist an dem Rückwagen, an der Rückseite von dem Musikwagen auch noch zu finden. Und lasst uns ein starkes Zeichen gegen Femizid setzen und für eine Welt kämpfen, in der Frauen sich sicher und frei fühlen können. Zum Abschluss der Kundgebung ging eine der Veranstalter nochmal auf die gesamte Lage von geflüchteten Frauen und allen Geflüchteten ein. Zunächst in Brandenburg, aber dann auch darüber hinausblickend. Hört selbst. Da gibt es einen Zeitungsartikel. Das Innenministerium verweist darauf, dass Tischfestnahmen vereinzelt bereits in den Kommunen praktiziert wurden. Das bedeutet, ob du in Hohenheimpisch bist, ob du in einem Amt bist, kannst du abgeholt werden und abgeschoben werden. So, Potsdam weigert sich noch, ein paar anderen Kommunen auch, aber wir fragen einfach, ist das die Politik, die wir wollen? Also sind wir vor dem Landtag, oder ist das Landtag, oder? Und das ist da, wo normale Gesetze verabschiedet werden, oder? Und normalerweise möchte niemand rassistische Gesetze verabschieden. Abgesehen von einer Partei, die man so weit nach rechts, also dass man so weit blicken muss nach rechts, bis man sie irgendwann mal erblickt, oder nicht? Rita O. ist von ihren Kindern, dem Vater ihrer Kinder, ihrer Familie, ihrer Geschwistern gewaltsam entrissen. Die Polizeibeamtinnen haben nicht gerade eifrig gearbeitet. Rita, deine Überreste wurden 200 Meter vom Lager gefunden, in Hohenleipisch, in Brandenburg, in der Bundesrepublik Deutschland. Wie schon erwähnt wurde, fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland aufgrund ihres Geschlechts. Wie wir in der Pressemitteilung geschrieben haben, das Risiko sexualisierter Gewalt ausgesetzt zu werden, wird in Gemeinschaftsunterkünften, schön gesagt, oder? Das heißt in Heims, an abgelegenen Orten mit kaum Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in einem annehmbaren Maße erhöht. Wir sagen, wann kommt eine echte feministische Innenpolitik? Auch in Brandenburg. Der Staatsanwalt spricht rassistisch von Ritualen. Blicken wir kurz in die Geschichte. Zurück. Wer hat Hexen verbrannt? In Deutschland, in Europa, in Afrika oder in allen anderen Kontinenten. Wir nicht, aber Deutschland schon. Also geht es wieder um ein Täter, Maskulinum, Opferumkehr. Wir fragen, wann kommt eine feministische Polizeipolitik und Praxis, die intersektional arbeitet und sowohl Femizid als auch, also das heißt Sexismus, und auch Rassismus und jede Form von Diskriminierung erkennen kann, das auch in der eigenen Reihe, also diejenigen, die es bereits tun, unsere Anerkennung. Wann kommt eine echte feministische Polizei, Politik und Praxis? Und zuletzt, eine letzte Botschaft von meiner Seite an diesem Tag. Vor 5 Jahren wurde Rita brutal ermordet. Vor 30 Jahren, deswegen habe ich diese Rose hier, begann das Genozid gegen die Tutsi in Ruanda. In einer Woche gedenken wir den Völkermord gegen Herero und Nama. Genozide werden jetzt, wenn wir sprechen, woanders begangen. Wir fragen, wann kommt eine internationale Frauenbündnis, damit das dem allem ein Ende gesetzt wird. Weil die Grundlage ist dieselbe. Aber heute wollen wir einfach sagen, Justice for Rita! Justice for Rita! Das war eine Botschaft der Pan-African Women's Empowerment and Liberation Organization, Masoso. Justice for Rita! Justice for Rita! Justice for Rita! Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Hi. Yo, P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner, P-Show. Nächste Woche Mittwoch, das ist der 24. April, wird der Radiojournalist Mumia Abu-Jamal seinen 70. Geburtstag haben. Das ist insofern interessant, weil dieser Mann seit über 42 Jahren aus einer Zelle heraus, aus der Gefangenschaft heraus, journalistische Arbeit macht und das international und auch in den USA sehr anerkannt. Es wird rund um seinen 70. Geburtstag Aktionen und Demonstrationen und Kundgebungen und Veranstaltungen geben, um seine Freiheit zu fordern. Das findet international statt, in Mexiko, in den USA natürlich, in Brasilien, French Guiana, in der Schweiz, in Frankreich, in England, auch an verschiedenen Orten in der Bundesrepublik, unter anderem auch hier in Berlin. Und aus diesem Anlass möchte ich den Demonstrationsaufruf für die Demo, die am 24. April in Berlin stattfindet, dokumentieren. Der ist von Free Mumia Berlin und ich lese das jetzt vor. Celebrating 70 years of Mumia Abu Jamal. Fahrraddemo und Kundgebung an Mumias 70. Geburtstag. Free Mumia, Freedom All. Am Mittwoch, den 24. April 2024, wird der afroamerikanische Journalist und politische Gefangene Mumia Abu Jamal 70 Jahre alt. Bis jetzt musste der Black Panther einen Großteil davon in Haft verbringen. Seit über 42 Jahren kämpft Mumia aus der Haft heraus gegen Rassismus, Ausbeutung und Krieg. Als zigtausendfach veröffentlichter Radiojournalist und Autor von bisher 11 Büchern hat er nicht nur innerhalb der Masseninhaftierung in den USA viele Menschen motiviert, sondern ist heute fester Bestandteil einer abolitionistischen Bewegung, die alle Merkmale der seit der Sklaverei anhaltenden White Supremacy der weißen Vorherrschaft abschaffen wird. Weder Hinrichtungsbefehle, noch 29 Jahre Isolationshaft oder auch die völlig unzureichende Gesundheitsversorgung haben Mumia je davon abbringen können, an einem der grausamsten Orte des sozialen Krieges der Reichen gegen die Armen laut und deutlich The Voice of the Voiceless, die Stimme der Unterdrückten zu sein. Er selbst gibt unter den harten Lebensbedingungen des Gefängnisalltages alles und ruft immer wieder zur Selbstorganisation auf, um endlich profitorientierte Gefängnisse, die Orte der aktuellen Sklaverei unter anderem Namen, oder auch die rassistische Todesstrafe abzuschaffen. Zitat: Wer keinen Krieg will, muss den Kapitalismus abschaffen. Oder auch, Zitat: Auf uns hoffen mehr Menschen, als wir ahnen. Diese Aussagen bedeuten für ihn und ca. 2,14 Millionen andere Gefangene in den USA eine Hoffnung auf Leben und Freiheit. Wir alle wissen, dass die Zerstörung des Planeten eine völlig andere Lebensweise erfordert. Kapitalistische Ausplünderung der Mehrheit der Menschen und der Natur drohen, uns alle zu vernichten. Dass FaschistInnen verschiedener Couleur nun auch noch großen Zuspruch in den Industriestaaten erfahren, um diesen Wahnsinn weiter zu verlängern, macht die Dringlichkeit umso deutlicher. Zitat: Manche sagen, es sei unvernünftig, Widerstand gegen dieses gewalttätige System zu leisten. Ich denke, es ist unvernünftig, das nicht zu tun. Alle Zitate in diesem Text waren bisher von Mumia Abu-Jamal. Lasst uns Mumias bisherige Lebensleistung würdigen, zusammen gegen Rassismus, Ausbeutung und Krieg. Mittwoch, 24. April 2024, um 18 Uhr beginnt eine Fahrraddemonstration von Neukölln aus zur US-Botschaft. Der Start ist vor der Kollektivkneipe Syndikat in der Emserstraße 131. Das Ganze in Berlin-Neukölln, nahe dem U-Bahnhof U7, auf der Linie U7 Neukölln oder auch dem S-Bahn-Stationen Neukölln auf dem Ring. Und wer kein Fahrrad fahren möchte oder später kommen möchte, kann um 20 Uhr sich dem Ganzen anschließen, und zwar vor der US-Botschaft. Die ist am Pariser Platz 2. Das ist am Brandenburger Tor und auch der gleichnamige U- und S-Bahnhof heißt so.

solution is created and the government solution has been their detainment for increasing petty offense. Blood of humans unfolds behind the precinct door. The kids are the minorities, the immigrants are poor. Next to hunt the handicapped, disabled, blind and deaf. And what would all these figures do? Where's no one left? We'll bomb the police state, assassinate the magistrate. We'll go to every town and tear their fucking prisons down. We'll bomb the police state, assassinate the magistrate. We'll go to every town and tear their fucking prisons down. Down! Fucking pigs, fucking pigs. We're against them fucking pigs. Stab them with some dirty rigs. Buried under dirt and twigs. Gotta hate that gang of fucking pigs. Unsere Sendung Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende zu. Wer das Ganze nochmal hören will, kann in wenigen Stunden über unsere Blogseite auf einen Podcast kommen. Unsere Blogseite heißt radioaktivberlin.nostate.net. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt einfach dran hier an den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Es gibt immer Interessantes zu entdecken auf dieser Frequenz. Von Montag bis Donnerstag senden hier die freien Radios. Und das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal mit einer alten Aufnahme, einem Radio-Jingle, den er in den 90er Jahren im Todestrakt in Pennsylvania in den USA aufgenommen hat. Und wenn er endlich frei ist, hoffen wir, dass er auch nach Berlin kommen wird. Und dann werde ich ihn selbstverständlich fragen, ob er einen neuen Jingle für diese Sendung aufnimmt, in der er seit 2007 jedes Mal zu hören ist. Aber bis dahin hören wir noch den alten Jingle und der geht so und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Watching as your life blurs slowly.